Deutschlandfunk. Hintergrund. In der Lessinghöhe, einem Kinder- und Jugendzentrum des Bezirksamtes Berlin-Neukölln, läuft gerade Bayern München gegen Juventus Turin. Die PlayStation mit dem Fußballvideospiel ist hier der absolute Renner. Es steht 3:1 für die Bayern. Täglich kommen ca. 80 Kinder und 100 Jugendliche hierher, um zu kickern, Fußball oder Tischtennis zu spielen, im Fitnessraum zu trainieren oder einfach nur ein paar Freunde zu treffen. Etwa 80% von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Wir haben natürlich viele Jugendliche aus der Türkei, also mit türkischem Migrationshintergrund, mit arabischem Migrationshintergrund. Das sind natürlich meistens Jugendliche aus dem Libanon und Palästina. Und dann kommen noch aus den, ex-jugoslawischen Ländern, Albanien, eine große Gruppe dazu, ein paar polnische Jugendliche. Das ist so der Mix. Jürgen Schmeichler, der Leiter der Einrichtung, arbeitet hier seit 21 Jahren. Er kennt die sozialen Verhältnisse in Nordneukölln nur zu gut, in denen seine jugendlichen Besucher aufwachsen. In der unmittelbaren Nachbarschaft lebt jede zweite Familie von Hartz IV. Die Altbaugebiete sind sozial noch hoch belastet. Einfach durch einen hohen Grad an Arbeitslosigkeit und Transferleistungsempfängern. Und demzufolge haben die Jugendlichen natürlich auch relativ wenig Geld in der Tasche. Bei uns kostet eine kleine Cola 30 Cent, eine große Cola 50 Cent. In Berlin-Neukölln stammen etwa 40% der über 325.000 Einwohner aus Einwandererfamilien. In Nordneukölln wachsen sogar 80% der Jugendlichen unter 18 Jahren in Familien mit Migrationshintergrund auf. In den 60er und 70er Jahren waren ihre Eltern oder Großeltern als Gastarbeiter, wie es damals hieß, hierher gekommen. Vor allem aus ländlichen Regionen der Türkei. Der Wohnraum in den Altbauquartieren war zu dieser Zeit äußerst günstig, da die deutschen Familien gerade vom Norden des Viertels in den Süden abwanderten. Viele von ihnen in die gerade errichtete Gropiusstadt, eine Hochhaussiedlung. Und die großen Quartiere in Nordneukölln wurden natürlich mit Kusshand genommen von Gastarbeiterfamilien, die wenig Geld ausgeben wollten, weil sie ja immer noch die Idee hatten, wir ziehen später in die Türkei, machen da unsere Hühnerfarm, unser Hotel, unser Geschäft auf. Da hat man wenig Geld ausgeben wollen und hat diese Quartiere bezogen. Und als dann die Kriegsflüchtlinge kamen, hat der Senat gesagt, nun wohnt mal schön auch da. Da sind die Wohnungen billig, dann sparen wir. Also es war auch ein Strukturfehler des Senats. So kam es dann zu dieser Konzentration von Migrantenfamilien, die erstmal sehr niedrig anfangen, also wo der Bildungsgrad dann noch nicht so hoch ist. Und davon haben wir uns bis heute natürlich nicht erholt. Mit den Folgen dieser Fehler ist Arnold Mengelkoch als Migrationsbeauftragter des Bezirks täglich konfrontiert. Bildungsmangel, religiöse Radikalisierung, Gruppenbildung, Exklusion und organisierte Kriminalität. Mit Blick auf solche Fehlentwicklungen soll das Thema Integration von Flüchtlingen auch am Dienstag bei der Sitzung des Lenkungsausschusses der Deutschen Islamkonferenz zur Sprache gebracht werden. Unter anderem will man darüber reden, wie die hier lebenden Muslime einen Beitrag dazu leisten könnten, andere Muslime zu integrieren. Für Arnold Mengelkoch aus Berlin-Neukölln ist Arbeit das beste Mittel zur Eingliederung in die Mehrheitsgesellschaft. Doch an Arbeit mangelt es in Neukölln, nachdem Anfang der 90er Jahre ein Großteil der Industriearbeitsplätze weggefallen ist. Zudem gibt es Einwanderergruppen wie die Palästinenser, die teilweise schon seit 25 Jahren mit einem Duldungsstatus hier leben und vom Arbeitsmarkt weitgehend ausgeschlossen sind. Ohne Arbeit in einer Gesellschaft, die sich über Arbeit definiert, beginnt der soziale Tod. Die Leute haben aber keine Lust, sozial zu sterben. Also tun sie sich zusammen in ihren eigenen Communities, in ihren eigenen Gruppen. Sie finden dann immer mehr Moscheen und Migrantenvereine, die sich dann aber auch zum Teil abschotten und sich nicht mehr nach der Mehrheitsgesellschaft orientieren, sondern unter sich schauen, wie sie zurande kommen, wie sie überleben. Also haben wir ja dann hier den Effekt, dass wir arabische Moscheevereine haben, deren Einstellung und Alltagslebeweise zum Teil konservativer ist als in den Herkunftsländern. Zu meiner Jugend war das noch völlig normal, dass man einen sehr bunt kulturell gemischten Freundeskreis hatte und Religion zum Beispiel spielte überhaupt keine Rolle unter uns Jugendlichen. Ja? Und das hat sich dann zunehmend verändert, je mehr das ein muslimisches Milieu wurde. Güner Jasmin Balci ist 1975 in Neukölln geboren und von ihren Eltern, die in den 60er Jahren als Arbeitsmigranten aus der Türkei nach Deutschland kamen, liberal erzogen worden. Heute lebt kaum noch jemand, den sie aus ihrer Jugend kennt, im Viertel. Die konservative muslimische Minderheit sei zur Mehrheit geworden und setze ihre Regeln durch, sagt sie. Nach den vielen Deutschen hätten inzwischen auch türkische Mittelschichtfamilien die Konsequenzen gezogen und seien abgewandert. Aber die, die geblieben sind, haben das dort etabliert. Und wenn man dann als deutscher Junge eine Schwester hat, die mit 15, 16 schon bekannterweise keine Jungfrau mehr ist, dann ist man entehrt, weil man das nicht verhindert hat oder weil man sie auch nicht sanktioniert hat. Deswegen haben wir auch diese vielen Konvertiten in diesen Milieus. Ich höre das jetzt ständig, auch von meiner Nichte aus ihrer Schule. Und das sind Gymnasiasten. Da gibt es Deutsche, Griechen und andere, die zum Islam konvertiert sind, weil sie sich nur noch so behaupten können als gestandene junge Männer, die auch Stolz und Ehre haben und auch die richtigen Werte, moralischen Werte vor allem vertreten. Das ist irgendwie so ein Trend geworden mittlerweile. Wie stark dieser Trend tatsächlich ist, lässt sich nicht genau sagen. Immer wieder aber berichten Zeitungen über einzelne Fälle. Güner Yasmin Balci selbst ist nicht in Neukölln geblieben. Als freie Journalistin und Schriftstellerin lebt sie heute im eher teuren Innenbezirk Berlin-Mitte. In ihren Fernsehbeiträgen und Büchern setzt sie sich immer wieder mit der Lebenssituation von Zuwanderern in Deutschland auseinander. Ich habe sie gesehen heute, Maria, mit meinem Laden. Sie hat so eine obszöne Zeitschrift gekauft. Du weißt da, wo Frauen so halb nackt vorne draußen, nicht gut, gar nicht gut. Ach, Kamil hat seine Kinder nicht im Griff. Ja, ja. Er ist ihnen ein schlechtes Vorbild. Und wann war das letzte Mal in der Moschee? Ach, wann? Ja, wann? Als Mann musst du den Weg weisen, den Rechten. Ja, du musst Vorbild sein, aber weißt du, Abi, wir leben unter Ungläubigen, überall Ungläubigen, überall Versuchung. Die jungen Mädchen, sie leben besonders gefährlich. Man muss aufpassen, einfach aufpassen, ja. Arab Queen heißt ein Stück nach Güner Yasmin Balcis gleichnamigem Roman, das im Heimathafen Neukölln läuft. Das überwiegend jugendliche Publikum in dem Off-Theater verfolgt gebannt die Geschichte des deutsch-arabischen Mädchens Mariam, das unter den patriarchalischen Strukturen ihrer muslimischen Familie leidet. Das Stück kommt gut an. Das ist für junge Menschen auch ganz wichtig, um sich auch als Teil dieser Gesellschaft zu empfinden, dass sie wahrgenommen werden. Dass man weiß, wie sie leben und dass man die Geschichten kennt. Und dann fanden sie es einfach auch gut zu sehen, dass es halt auch andere gibt, die ähnliche Erfahrungen machen. Güner Yasmin Balci, die früher im Neuköllner Mädchentreff Madonna gearbeitet hat, will vor allem aufklären. Sie erlebte hautnah, welchen Restriktionen Mädchen aus streng muslimischen Milieus ausgesetzt sind. Je mehr wir muslimisches Publikum in der Einrichtung hatten, desto mehr wurde darauf geachtet, ob die Mädchen sich korrekt, moralisch, sittsam verhalten. Ja. Und die Familien spielten eine Rolle, weil sie dann eben auch ihre Töchter immer unter Beobachtung haben wollten. Sprich, die Brüder, Onkel, Väter immer wieder mal vorbeispazierten an der Einrichtung, um zu gucken, ob da nicht auch sich doch noch ein Junge rumtreibt oder so. Im Jugendclub Lessinghöhe ist an diesem Nachmittag kaum ein Mädchen zu sehen. Das sei normal, meint der Leiter der Einrichtung, Jürgen Schmeichler. Mit Beginn der Pubertät dürften viele Mädchen nicht mehr hierher kommen. Es wird von den Eltern nicht gern gesehen. Hier gibt es ganz klar mehr Jungs. Wobei ich das auch sage, wir sind auf die relativ wenigen Mädchen sind wir total stolz, hierher kommen, weil das nämlich wirklich ganz tolle Mädchen werdende junge Frauen sind. Die sind aktiv, die spielen Fußball, die wollen was im Leben, die versuchen, guten Schulabschluss zu machen. Und ich hoffe natürlich so, dass es in Zukunft einfach auch noch mehr Mädchen werden, dass wir eines Tages einen natürlichen Anteil von 50% haben. Der Neuköllner Migrationsbeauftragte Arnold Mengelkoch findet, dass sowohl Mädchen als auch Jungen in strengen muslimischen Familien starken Zwängen ausgesetzt sind. Bei konservativen Familien, die Wert auf ganz viele Kinder legen, da haben die Mädels die schlechtere Karte, weil sie dann mit 12, 13, 14 möglichst aus der Schule raus sollen, ja? Weil dann die Verheiratung beginnt. Die arrangierte Ehe, sie dürfen sich zwischen ein paar Cousins einen aussuchen, oder die erzwungene Ehe, weil es immer schon festgelegt war. Die Jungs wiederum haben in so einem Kontext natürlich diese Verwöhngeschichte. Oh toll, für mich ist gesorgt, ich brauche mich gar nicht kümmern. Ich kriege schon meine Frau, meine Cousine. Aber der Druck ist ja da, die Familie zu verteidigen. Das heißt, das Messer in der Tasche geht nicht nur auf im eigenen Konflikt, sondern wenn man gerufen wird, hat man da zu sein. Wir haben 2005 den bekannten Ehrenmord an Hatun Suruçu in Berlin-Tempelhof gehabt. Wir haben leider danach auch viele Ehrenmorde erleben müssen, wo Menschen ihre Schwestern, ihre Kinder umgebracht haben, weil sie selbstbestimmt leben wollten oder weil sie Sex gehabt haben. Das sind Zustände, die wir nicht akzeptieren wollen. Wir wollen auch nicht akzeptieren, dass deutsche Mädchen mit Migrationshintergrund oder ohne von Schwimmunterricht befreit werden, weil das die Ehre der Familie irgendwie irgendwie beschmutzen kann. Das sind Zustände, die nicht zu Deutschland gehören. Diese Jugendlichen gehören aber dazu und wir müssen sie gewinnen, ihnen Alternativen anbieten. Ahmad Mansour ist 2004 als Student nach Berlin gekommen. Der Israeli mit arabischen Wurzeln hatte es zunächst schwer, sich hier zurechtzufinden. Er verstand die Sprache nicht und fühlte sich verloren in einer Gesellschaft, in der andere Regeln und Gesetze galten. Anschluss fand er anfangs nur in Moscheen. Heute engagiert sich der Psychologe und Buchautor im Neuköllner Gewaltpräventionsprojekt Heroes gegen religiöse Radikalisierung. Wenn keine Zugänge zu diesen neuen Gesellschaft entstehen, und bei mir sind sie nicht entstanden, fühlt man sich eigentlich viel sicherer in einer Parallelgesellschaft, wo man alles kennt. Das war für mich der Moschee. Für anderen ist das wahrscheinlich der Neuköllner Hummusladen oder der Teehaus, wo sie einfach andere Männer aus ihrem Kulturkreis treffen. Diese Ängste müssen abgebaut werden. Und die können nur abgebaut werden, wenn ein Dialog zwischen wir, die Mehrheitsgesellschaft, und zwischen Menschen, die dazugekommen, entsteht. Wenn diese Dialoge nicht da sind, dann bleiben diese Menschen mit ihren Ängsten. Parallelgesellschaften, wie man sie in Berlin-Neukölln beobachten kann, mit eigenen kulturellen Codes, Moralvorstellungen und Traditionen, bereiten vielen Politikern Kopfschmerzen. Fehler, die in der Vergangenheit bei der Integration von Einwanderern gemacht wurden, heißt es, dürften angesichts der gegenwärtigen Zuwanderung von Flüchtlingen nicht wiederholt werden. Zu viele Migranten seien damals unter sich geblieben. Sie hätten gar keine Notwendigkeit darin gesehen, die Sprache des Landes, in dem sie nun lebten, zu erlernen, warnt beispielsweise Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD. Eine Konzentration von Flüchtlingen in bestimmten Wohnblöcken und Stadtvierteln müsse deshalb unbedingt vermieden werden. Parallelgesellschaften gehörten zu einem Einwanderungsland dazu, meint hingegen die Karlsruher Soziologieprofessorin Annette Treibel. Ich komme an, ich gucke, wo sind Leute, die vielleicht eine halbe Generation früher gekommen sind, die können mir helfen bei der Integration. Insofern ist das, was von außen als Parallelgesellschaft angesehen wird, erstmal eine normale Anpassungsschleuse, wie wir das nennen. Und für viele ist das wirklich so ein Durchlauferhitzer hin zur Aufnahmegesellschaft. Andere verharren dort. Gerade was die türkische Gruppe angeht, gibt es auch sehr viele Optionen, sein Leben irgendwie zu meistern in dieser Gruppe. Und viele Leute, die wir von außen als nicht integriert wahrnehmen, möglicherweise, die machen ihr Ding in Deutschland. Dieses Ding sieht halt vielleicht anders aus, als wir uns das vorstellen. Deutschland müsse ein selbstbewusstes Einwanderungsland werden, meint Annette Treibel. Dabei geht es ihr um ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl, um die Haltung, Zugewanderte nicht als das andere zu betrachten, das Fremde, das sich den geltenden Regeln, Sitten und Normen nur anzupassen habe. Deutsch werden sei etwas, das man durchaus erlernen könne. Dazu gehört ihrer Meinung nach allerdings auch der entsprechende Wille. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Schulleiterin in Neukölln, dann kann ich nichts anderes tun, als versuchen, mit Eltern gleichgültig welcher Herkunft bestimmte Regularien zu vereinbaren, auch durchaus in die konfliktreiche Auseinandersetzung zu gehen. Wenn das nicht funktioniert, ja, irgendwann ist man dann mit seinem Latein am Ende als Bezirksregierung, als Schule, als Sozialarbeiterin beispielsweise. Und am Ende müssen das die Leute dann doch tatsächlich auch selber für sich klarkriegen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Vieles wird uns nicht gefallen. Aber die Anstrengungen, die bisher da gemacht worden sind, das wäre mein Plädoyer, die sollten weiter unternommen werden. 60 Millionen Euro hat der Bezirk Neukölln in den letzten 15 Jahren allein für Projekte im Bereich Quartiersmanagement ausgegeben. Ziemlich viel Geld, meint der Neuköllner Migrationsbeauftragte Arnold Mengelkoch. Geld, das investiert wurde, um den sozialen Frieden im Viertel zu erhalten. Bildung ist für Mengelkoch, der zum Team des ehemaligen Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowski gehörte, der Schlüssel zur Integration. Manchmal müssten auch mit einem gewissen Druck Bildungsleistungen eingefordert werden. Wer den Besuch von Integrationskursen verweigert, dem drohen Abzüge beim Arbeitslosengeld. Und da ist es so, dass dann auch Frauen in die Kurse dürfen, deren Ehemänner zu Hause das eigentlich gar nicht gut finden, dass die die Wohnung verlassen. Aber sie wollen ja das Geld haben. Also müssen sie ihren Ehefrauen erlauben, diese Kurse zu besuchen. Dass dann auch mitunter Frauen mit Kopftuch sich weinend zu Hause verabschieden, so wurde mir berichtet, im Kurs unter Frauen, die Kopftücher werden abgelegt, wenn es nicht gerade Erdgeschoss ist, wo jeder reingucken kann, Kopftücher abgelegt, man freut sich, man ist ganz fidel miteinander, lernt gut Und wenn man zurückgeht, wird das Kopftuch wieder aufgesetzt und man kommt wieder nach Hause und tut so, als wenn das wirklich leidvoll gewesen wäre, daran teilgenommen zu haben. Ja, weil die Freude, dass man da gerne teilgenommen hat, die ist zu Hause dann nicht gern gesehen. Wenn es um zurückgezogene Lebensweisen und abgeschottete Strukturen geht, verweist die Soziologin Annette Treibel gerne auf bekannte Viertel im größten Einwanderungsland der Welt, den USA. Die finden wir auch in Chinatown in Manhattan und in kalifornischen Städten. Soziologisch betrachtet sind das auch Machtauseinandersetzungen. Ja, wenn dann in Neukölln Inschriften stehen oder Leute sich äußern, Deutsche raus und so weiter. Ja, sobald es um Gewalt geht, um Kriminalität geht, ist die Polizei zuständig und sind die Gerichte zuständig. Und auch da, die haben viel Arbeit, ja, und aber die Instrumente, sich dann auch zu schützen, die gibt es. Und in den Schulen und in den Behörden, denke ich, wo Einwanderung schon sehr lange besteht, wäre doch meine klare Ansage, nicht zu verständnisvoll zu sein. Ne? Irgendwann ist das mit der "Ich komme aus einer anderen Kultur" hat sich erledigt. Eine klare Linie sei wichtig, erklärt auch der Migrationsbeauftragte und frühere Sozialarbeiter Arnold Mengelkoch. Vor allem im Umgang mit Gewalt. Deshalb verfolgt man im Rollbergviertel, einem sozialen Brennpunkt Neuköllns, schon seit Jahren eine Null-Toleranz-Strategie. Null Akzeptanz von Gewalt. Selbst verbale Gewalt wird angezeigt. So, das war vorher nicht so. Da waren Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter butterweich und haben so viel Verständnis gehabt für die sozialen Belastungen und die daraus resultierenden Verhaltensweisen. Aber als dann eine Sozialarbeiterin ins Bein gestochen wurde, als eine Honorarkraft das Geld, was sie verdient hat, beim Sommerfest da weggenommen werden sollte mit vorgehaltener Waffe, da war irgendwann Schluss mit lustig. Da haben die sich zusammengetan im Rollberg und haben ein ganz kurzes Konzept geschrieben. Null-Toleranz-Konzept. Haben sie alle unterschrieben. Kneipenleute, Freizeiteinrichtungen, Polizeiabschnitt und Migrantenvereine. Wunderbar. Und haben einfach diese einfache Haltung nach außen gegeben. Und das hat gewirkt. Also das war der Durchbruch für uns. Dieses Null-Toleranz-Konzept. Und das gilt auch bis heute. Zwei Jungen sind in der Lessinghöhe an der Playstation aus Langeweile aneinander geraten. Kleine Rübeleien, nichts Schlimmes. Doch Jürgen Schmeichler geht sofort dazwischen. Wir gehen eben früh in die Konflikte rein. Das ist für uns wichtig, bevor das ernst wird, bevor die sich anfangen zu schubsen, bevor die sich anfangen zu beleidigen, versuchen wir ihnen im Prinzip eine Handlungsalternative zu geben. Respekt fordert Jürgen Schmeichler von seinen jugendlichen Besuchern. Respekt, den er auch ihnen entgegenbringt. Mittlerweile kommen bereits 20 Kinder von syrischen Flüchtlingen in die Einrichtung. Auch sie werden mit Handschlag begrüßt und mit dem Regelwerk vertraut gemacht. Jürgen Schmeichler versteht seine Arbeit auch als praktische Anleitung zur Demokratie. Viele kommen aus großen Familien, mit ganz hierarchischen Familienstrukturen. Das ist nicht cool, wenn man das anders macht, sondern ein anders machen ist erst einmal ein Zeichen von Schwäche. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man darüber reden, wie kann man es anders machen, ohne schwach zu sein, wie kann man Demokratie auch entwickeln, sodass der Kleine auch mal sagen kann, aber jetzt bin ich dran am Computer, jetzt darf ich mal an der PlayStation spielen. Ganz klar, bei uns gibt es eine Liste, danach wird eingetragen. So. Und das wird so gespielt, wie das da drauf steht. Und nicht die Großen spielen und dann spielen die Kleinen irgendwann mal, wenn die Großen mal keine Lust haben. Sondern es gibt eine ganz klare Liste. Und so, sage ich mal, das klare Regeln sind das erste Durchsetzen von Demokratie hier.